Herbie Hancock sieht viel jünger aus, als er ist. Dieser Tage spielte er an der US-Ostküste gemeinsam mit einer anderen Tastenlegende des Jazz, Mitch Corea. Sein musikalischer Kosmos hat sich von dem eines Klavierspielers, Synthesizer-Akrobaten und Elektrokomponisten zu dem eines Musikweltreisenden erweitert. Über seine Tour mit dem Saxophonisten Wayne Shorter sagte er im letzten Jahr: 95% of it is improvised. 95% dessen, was wir machen, ist improvisiert. Wir gehen auf die Bühne, schauen nach innen und erreichen so die äußere Welt. Darin steckt ein großes Risiko, aber wir machen das ohne Angst. Seine Lebenserinnerungen hat der praktizierende Buddhist Possibilities, Möglichkeiten, genannt. Die Entfaltungsmöglichkeiten sahen für ihn erst einmal mager aus. Die Mutter Sekretärin, der Vater ein staatlicher Fleischinspekteur. Feine, differenzierte Töne waren von dem Jungen, der im rauen Chicago der 1940er Jahre aufwuchs, nicht unbedingt zu erwarten. Der Klavierschüler spielt Mozart und Bach und hört den Blues und den Jazz. In der Highschool spielt er die ersten Jazz-Piano-Riffs, hört Oscar Peterson und Bill Evans. Schnell wurde klar, die Welt der improvisierten Musik wird die von Herbie Hancock. Ab 1960 spielt er mit dem Trompeter Donald Byrd, wird beim berühmten Jazz-Label Blue Note unter Vertrag genommen. Watermelon Man wird ein Hit. Ab 1963 ist Hancock 5 Jahre lang Pianist im Miles Davis Quintett. Die musikalische Reise mit dem Star-Trompeter, Saxophonist Wayne Shorter, Ron Carter am Bass und Schlagzeuger Tony Williams führt Hancock vom Cool Jazz bis zu den Pforten der Fusion-Musik und des Free Jazz. Bitches Brew, das Album des Quintetts von 1969, hält, was der Titel verspricht. Geboten wird ein musikalisches Hexengebräu. Miles Davis, der Trompeter und Jazz-Innovator, stirbt 1991, aber nicht für Herbie Hancock. Miles ist immer da, sogar im Tod. Die Zeit nach Miles Davis, ein Sammelsurium akustischer Jazz mit fast allen Größen des Genres, Filmmusik, Jazzrock mit der Band The Headhunters, 1983 ein Grammy für das beste R&B-Instrumentalstück Rocket, das Radios auf der ganzen Welt spielen. 1986 erhält er den Filmmusik-Oscar für Round Midnight, arbeitet im neuen Jahrhundert mit Größen des Popgeschäfts von Annie Lennox über Sting bis Santana, macht Ausflüge ins Hip-Hop-Fach und wird UN-Friedensbotschafter. Auch mit 75 bleibt es für den Musiker, der Mozart, Jazz und Pop kann, dabei. Living is making music. Leben heißt Musik machen.